allein bin ich in der Nacht. Meine Seele wacht und lauscht. O Herz, hörst du, wie es klingt? In den Palmen singt und rauscht der Wind. Hat mir ein Lied erzählt von einem Glück und sag, war schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und glüht. Er weiß, für wen. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Herzen, das mir fehlt. Am Meer stand ich abends oft und ich hab gehofft. Auf was? Ich sah bunten Vögeln nach, ach, mein Glück zerbrach wie Glas. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück und sag, war schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und glüht. Er weiß, für wen. Erzählt von einem Herzen, das